Bella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Crush, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, Toronto, Kanada. Wien, ne Wien, du kennst mich ab, kennst mich down, du kennst mich, ne Wien, ne Wien, du nur allein, wohin sind deine Frauen? Eva heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt ihr an den Lippen, keine Sau sagt komm. Die Lackenpracht wird abgemacht, Tänzer sind gestoppt, es ist 4:45 Uhr, nun wird Position gebrochen. Ein Moment spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada.